Als die Römer frech geworden, zogen sie nach Deutschlands Norden, vorne beim Trompetenschall, Rittergeneral Feldmarschall, Herr Quinctilius Varus. Doch im Teutoburger Walde, hui, wie pfiff der Wind so kalte, Raben flogen durch die Luft, und es war ein Moderduft, wie von Blut und Leichen. Plötzlich aus des Waldes Duster brachen krampfhaft die Cherusker, mit Gott für Fürst und Vaterland stürmten sie von Wut entbrannt gegen die Legionen. Der Schrecken war groß. Wohin fliehen? Wo sind die eigenen Reihen? Wo der Feind? Überall Tote und kein Heil in Sicht. Noch vor wenigen Minuten hatten sich die römischen Truppen in Freundesland gewähnt, schwer beladen und mit einem langen Tross in lockerer Ordnung erstreckte sich der Heereswurm über dutzende Kilometer hinweg. Jetzt sah man sich auf allen Seiten angegriffen, von Germanen, die man eben noch für Verbündete hielt. Wie konnte es dazu kommen? Auf diese Frage suchte schon der römische Historiker Cassius Dio eine Antwort. Er berichtet über die Empörung der Germanen über den verschärften Herrschaftskurs des neuen Statthalters Varus ab 7 nach Christus. Doch sie fielen nicht offen ab, weil sie sahen, dass viele Römer sich in der Nähe des Rheins aufhielten und viele in ihrem Gebiet. Die Germanen nahmen vielmehr Varus auf und gaben sich willfährig. Sie lockten den Statthalter weit weg vom Rhein ins Land der Cherusker an der Weser. Varus fühlte sich mit seinen Truppen wie in einem befriedeten Freundesland und glaubte sich sicher. Folglich hielt er nicht die Legionen, wie es üblich war im Feindesland, zusammen, vielmehr verteilte er viele von ihnen an schwache Gemeinden, die sie anforderten. Zum Schein. Denn alles verlief nach einem bestimmten Plan. Folglich hielt sich Varus im Sommer des Jahres 9 nach Christus mit der gesamten niederrheinischen Armee im rechtsrheinischen Gebiet auf. Dort sollten sie die beschleunigte Eingliederung der anvisierten rechtsgermanischen Provinzen, mindestens 2 an der Zahl, in ein geregeltes Provinzialregime weiter sicherstellen. Der Historiker Velleius Paterculus weiß jedoch von einer straff organisierten Opposition zu erzählen, die sich gegen diese verschärfte römische Gangart im Verborgenen regte. Und er benennt den Führer der germanischen Opposition, der besondere Qualitäten hatte, selbst in den Augen eines Römers, der sich den germanischen Barbaren prinzipiell überlegen empfand. Es gab damals einen jungen Mann aus vornehmem Geschlecht, der tüchtig im Kampf und rasch in seinem Denken war, ein beweglicherer Geist, als es die Barbaren gewöhnlich sind. Er hieß Arminius und war der Sohn des Segimer, eines Fürsten jenes Volkes. In seiner Miene und in seinen Augen spiegelte sich sein feuriger Geist. Als junges Mitglied einer adligen Familie bei den Cheruskern, die mit den Römern kooperierte, war Arminius 17 vor Christus geboren, wie sein Bruder in römischen Dienst eingetreten, nachdem sie sich schon früh als Unterpfand der Treue ihrer Familien in Rom aufgehalten hatten. Beide waren nach dem Eintritt in den Militärdienst in die Stammeskontingente, welche die unterworfenen Germanenstämme den Römern zu stellen hatten, eingegliedert. Diese Kontingente erfüllten 2 Funktionen. Sie verstärkten die römischen Einheiten durch ortskundige Truppen und stellten die Treue des Stammes sicher, aus dem die Kontingente stammten. Dem Cheruskerstamm, der in einem Gebiet vom Quellgebiet von Ems und Lippe im Westen bis hin zur Elbe und darüber hinaus im Osten siedelte, war in den neuen anvisierten Provinzen im rechtsrheinischen Gebiet eine privilegierte Stellung zugedacht. Die mit Rom kooperierenden Familien aus dem Cheruskerstamm waren bereits für die herausragenden Funktionen der Provinzverwaltung, etwa im Rahmen des Loyalitätskults, für die germanischen Provinzen in Köln vorgesehen. Gerade die jungen germanischen Adligen aus den prorömisch gesinnten Familien wurden absichtlich früh mit der römischen Lebensart und Kultur bekannt gemacht. Arminius schien sich der Lebensart der neuen Herren nicht nur bereitwillig zu fügen, er machte sie sich auch zu eigen und schaffte es gar bis in den römischen Ritterstand. Damit gehörte er nach römischen Kriterien zum Establishment. Während seiner militärischen Laufbahn hatte Arminius die Stärken der römischen Armee und auch ihre Schwächen, vor allem beim Einsatz im pannonischen Aufstand zwischen 6 und 9 nach Christus, gründlich studiert. Diese Erkenntnis nutzte Arminius für seine Taktik gegen Varus und gegen die Armeen des Germanicus. Dabei ging der Germane systematisch vor, wie Velleius berichtet. Erst weihte Arminius nur wenige, dann mehrere in seinen Plan ein. Die Römer könnten bezwungen werden, behauptete er, und er war überzeugend. Er ließ den Beschlüssen Taten folgen und legte den Zeitpunkt für den Hinterhalt fest. Doch im stolzen germanischen Adel war die Führung und die antirömische Politik des Arminius nicht konkurrenzlos. Es gab streng romtreue Gruppierungen, angeführt vom Schwiegervater des Arminius, Segestes. Der erfuhr von den Plänen des Arminius und verriet den Hinterhalt. Allerdings, Varus wollte es nicht glauben und beharrte darauf, die offensichtlichen Freundschaftsbezeugungen der Germanen gegen ihn als Anerkennung seiner Verdienste zu betrachten. Nach diesem ersten Warner blieb für einen zweiten keine Gelegenheit mehr. Ein wesentlicher Bestandteil des Aktionsplanes der Verschwörer unter der Führung des Arminius war, dass man Varus von den herkömmlichen Trassen, die die römischen Armeen entlang der Lippe-Linie für Hin- und Rückmarsch zu nehmen pflegten, weglockte. Das gelang. Und während die Einheiten, die Varus zuvor für die fingierten Aufgaben ausgesandt hatte, massakriert wurden, gaben die Anführer der Verschwörer dem Statthalter gegenüber vor, sie würden den Heerbann nur verlassen, um die Auxiliar- und Bundesgenosseneinheiten der Stämme zur Unterstützung heranzuführen. Das taten sie auch, doch in feindlicher Absicht. Als der erste unerwartete Angriff tief im unwegsamen Waldgebiet auf die orientierungslose römische Armee erfolgte, war es zu spät. Die Falle war zugeschnappt. O Quinctili, armer Feldherr, dachtest du, dass so die Welt wär? Er geriet in einen Sumpf, verlor zwei Stiefel und einen Strumpf und blieb elend stecken. In dem armen römischen Heere diente auch als Volontäre Scaevola, ein Rechtskandidat, den man schnöd gefangen hat, wie die anderen alle. Diesem ist es schlimm ergangen. Ehe man ihn aufgehangen, stach man ihn durch Zung und Herz, nagelte ihn hinterwärts auf sein Corpus Iuris. Gleich nachdem die Römer unter dem Oberbefehl des Tiberius im Jahre 8 vor Christus die Unterwerfung aller germanischen Stämme zwischen Rhein und Elbe entgegengenommen hatten, verfolgten sie eine ganz bestimmte Taktik der Eingliederung der neuen germanischen Provinzen. Cassius Dio berichtet, die Römer hielten Teile davon, die nicht zusammenhängend waren, sondern vielmehr, wie sie sie gerade zufällig unterworfen hatten. Städte wurden gegründet, und die Barbaren glichen sich ihrer Lebenswelt an. Sie gewöhnten sich an Märkte und hielten friedliche Versammlungen ab. Sie hatten aber keineswegs ihre alten Sitten, die eingeborene Lebensweise, die autonome Lebensführung und die Möglichkeit des Waffengebrauchs vergessen. Und deswegen, solange sie in kleinen Schritten und bei Wege unter Anleitung darin umlernten, wurden sie nicht durch die Veränderung der Lebensführung aufgebracht und veränderten sich, ohne dass sie es merkten. Unser Gewährsmann für die römischen Herrschaftsprinzipien hat zwei Jahrhunderte nach diesen Ereignissen geschrieben. Für manche galt und gilt sein Bericht als unzuverlässig. Daher haben sich über die römische Herrschaft auf der Basis dieses Textes die unterschiedlichsten Auffassungen ausgebildet. Dazu zählte auch die extreme Ansicht, dass es eine römische Herrschaft zwischen Rhein und Elbe nie gegeben habe, von einigen ausgedehnten Brückenköpfen an Lippe und Wetterau abgesehen. Mithin sei Arminius auch kein Retter Germaniens gewesen, als er sich gegen Varus erhob und gegen Germanicus Widerstand leistete. Germanicus' Ziel habe sich dagegen in der Stützung der alten Brückenköpfe der Zeit vor 9 nach Christus und in der Vorfeldkontrolle im Bereich jenseits der direkt durch Rom politisch und militärisch besetzten Gebiete erschöpft. Der Wille zur Schaffung eines Herrschaftsraums bis zur Elbe habe nie existiert. Deutlich wird jedoch der römische Herrschaftsanspruch für die rechtsrheinischen Gebiete allein schon durch die Aufstellung der Siegesdenkmäler an der Elbe formuliert. Cassius Dio liefert aber darüber hinaus die Grundlage für eine andere Ansicht über die römischen Herrschaftsprinzipien, die sich inzwischen durch archäologische Neufunde untermauern lässt. Danach nahm die römische Herrschaftspolitik Rücksicht auf die spezifischen infrastrukturellen und politischen Bedingungen im rechtsrheinischen Gebiet. Diese Politik war somit eine Antwort auf die Warnungen Caesars vor einem dauerhaften Ausgreifen in den rechtsrheinischen Raum, als er im Zuge der Eroberungen in Gallien den Rhein als Ziel und Grenze rechtfertigte. In Germanien gab es keine feste Städtestruktur oder fest institutionalisierte überregionale soziale, religiöse und politische Strukturen. Ohne solche festen Strukturen und auf der Basis eines frühneuzeitlichen Verkehrsnetzes konnte Herrschaft kaum greifen. Daher kontrollierten die Römer nach der Unterwerfung der Germanenstämme den rechtsrheinischen Bereich nicht flächendeckend, sondern nur entlang der genannten Einfallstraßen von Lippe, Main und Wetterau mit kleineren Lagern, die systematisch angelegt worden sind, zumal die Entfernungen zwischen den Lagern etwa der Tagesmarschleistung eines Heeres entsprachen. Das berühmteste ist Haltern, aber auch Anreppen gehört in diese Phase. Diese Lager an der Lippe ersetzten die Marsch- oder Versorgungslager, wie bei Oberarden an der Lippe oder Hedemünden nahe Göttingen, aus der Offensivphase zwischen 12 und 9 vor Christus unter dem Oberbefehlshaber Drusus, dem Bruder des Tiberius. Aber die Herrschaft wirkte nicht nur dort, vielmehr bildete diese Zone der direkten Herrschaft nur die Spitze eines abgestuften Kontrollsystems. Neben diesen Korridoren militärischer Kontrolle wurde die Treue der germanischen Stämme durch die Stellung von Auxilien unter einheimischen Führern garantiert. Einer von ihnen war Arminius, der später den Aufstand führte. Zudem sollten die Widerstandsnester durch umfangreiche Umsiedlungsmaßnahmen ausgetrocknet werden. Cassius Dio schildert in der zitierten Passage weiter, wie Städte gegründet wurden und sich germanische Märkte und Zusammenkünfte bildeten. Auf diese Weise wurde gezielt eine zurückhaltende Provinzialisierung betrieben, die sich die Germanen wegen der dominierenden Verlockungen römischer Kultur freiwillig unterwarfen, ohne dass es ihnen aufgefallen wäre. Der Bericht des Dio wird bestätigt. Die Städte, die zivilen Siedlungen, werden auch von Tacitus als Colonie Novae angesprochen. In Wald Girmes an der Lahn ist eine solche Stadt in Gründung tatsächlich entdeckt worden. Die Germanen gewöhnten sich an friedliche Versammlungen wie den gesamtgermanischen Landtag in Köln, wo der von Tacitus genannte Loyalitätskult für Augustus eingerichtet wurde. Auf Märkten, besonders in der Nähe römischer Lager, boten die Germanen ihre Ware feil. Das war schon verlockend. Darüber hinaus wurde der Wegeausbau intensiv betrieben. Der Bau der Pontes Longi, eines ausgebauten Bohlen- bzw. aufgeschütteten Dammweges von Xanten aus zur mittleren Ems bei Rheine, gehört wahrscheinlich in diese Zeit. Dadurch waren von den militärischen Basen am Rhein alle möglichen Einsatzorte in den anvisierten rechtsrheinischen Provinzen schneller zu erreichen. Wir wissen, wie die Römer den Erfolg ihrer Herrschaftsstrategie, die auf eine langfristige Assimilierung der Germanen hinauslief, selbst einschätzten. Schon gleich nachdem die germanischen Stämme sich unterworfen hatten, wurde das Pomerium, die Stadtgrenze Roms, erweitert. Zur Feier des großen außenpolitischen Sieges und für sicher gehaltene Gebietsgewinne. Als entscheidend für den nachhaltigen Erfolg der Herrschaftsstrategie sollte sich allerdings erweisen, wie lang der Atem der römischen Administration sein würde. Offenbar glaubte man in Rom, dass die Zeit für eine verschärfte Provinzialisierungspolitik ab dem Jahr 7 nach Christus reif war, als man aufgrund des pannonischen Aufstandes im nördlichen Balkangebiet in Geldnot war und die Steuereinnahmen aus den erst provisorisch eingerichteten germanischen Provinzen dringend benötigte. Der neue Statthalter Varus hatte einen entsprechenden Auftrag von allerhöchster Stelle, handelte demnach nicht nach eigenem Ermessen, wie ihm spätere Autoren nur allzu gerne unterstellten, um die Niederlage allein ihm und seinem missratenen Charakter zuzuschreiben. Vielmehr beruhten die Anweisungen des Auftraggebers auf einer fatalen Fehleinschätzung der Lage in Germanien. Allerdings war auch der bewährte Varus nicht zu einer nüchternen, realitätsnahen Beurteilung in der Lage, sondern vertraute dem Bild der germanischen Vertrauensleute in seiner Umgebung, obwohl er mit den örtlichen Verhältnissen seit den Alpenfeldzügen 15 vor Christus gut vertraut war. Seine Vertrauensleute, Arminius zumal, bestätigten den offenkundigen Eindruck erster Ansätze der Übernahme der römischen Kultur und Administration sowie des römischen Rechts. Und der Statthalter ließ sich nur allzu gerne von seinen Informanten überzeugen, dass man darin schon recht weit sei. Dabei hatte es Hinweise genug gegeben, dass die Zeit für eine solche Politik verfrüht war. In den Jahren 1 bis 4 nach Christus war es zu größeren, dann auch stämmeübergreifenden Aufständen gekommen, die nur mühsam und vom Rhein her systematisch mit Hilfe der abgestuften Kontrollpositionen niedergeschlagen werden konnten. Vielleicht im Zusammenhang damit kam es zu einem großen Stelldichein der römischen Flotte und Armee in Paradeornat unter Tiberius mit den Semnonen an der Elbe, mit dem Ziel, die Langobarden und Semnonen von Einfällen in das westelbische Gebiet und von der Unterstützung der Aufstände bereits unterworfener Stämme abzuhalten. Weiter wollte man verhindern, dass sich die durch die Umsiedlungsmaßnahmen selbst verschuldete Verstärkung des Marbot-Reichs durch den Anschluss dieser Stämme an der Elbe noch weiter fortsetzte. Beide Absichten erwiesen sich jedoch als Illusion. Der Machtzuwachs des Marbot schien schon vor 9 nach Christus so bedrohlich, dass sich Augustus im Jahr 6 nach Christus gezwungen sah, in einem groß angelegten Zangenunternehmen von Rhein und Donau aus mit 12 Legionen gegen den böhmischen Kessel, das Herrschaftszentrum des Marbot, vorzustoßen. Das Ziel, das Reich des Marbot zu zerschlagen, erreichte man aber nicht, weil noch im gleichen Jahr in Pannonien der genannte Aufstand ausbrach und der Angriff deswegen abgebrochen werden musste. Wegen der Bedrohung, die von Marbot ausging, musste man ein Fœdus Equum abschließen, einen Vertrag mit gleichberechtigten Partnern. Der Vertrag wertete Marbot eindeutig auf. Trotz dieser Absicherungen konnte man sich in Rom nicht sicher sein, dass der Germanenherrscher sich auch ruhig verhielt. Noch im Jahr 9 nach Christus zog Varus mit seinen 3 Veteranenlegionen an die Weser, um von dort sowohl für Marbot als auch für die Elbgermanen kurz vor der absehbaren endgültigen Niederschlagung des pannonischen Aufstandes ein hinreichendes Bedrohungspotenzial aufzubauen. Auch Asprenas, der Legat des Varus, befand sich mit seinen Legionen aus Mainz rechts des Rheins etwas südlicher. Damals war Varus in Germanien bereits 2 Jahre im Amt und sein neuer Kurs hatte sich bereits bemerkbar gemacht. Unser Gewehrsmann Cassius Dio berichtet: Als aber Quintilius Varus die Statthalterschaft über Germanien antrat, drängte er sie, sich schneller zu wandeln. Auch das Übrige schrieb er ihnen vor, als ob sie Sklaven wären, und er presste Gelder wie bei Unterworfenen aus. Dies wollten sie nicht ertragen. Vielmehr verwiesen die Fürsten auf ihre frühere königliche Abkunft und die Masse zog den gewohnten Zustand der ausländischen Herrschaft vor. Varus durfte sich für seine Politik des Rückhalts im Kaiserhaus sicher sein. Der Sieger aus dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg, Octavian Augustus, war auch Jahre nach der Etablierung der monarchischen Herrschaft vom außenpolitischen Erfolg extrem abhängig. Das Konglomerat seiner exklusiven Kompetenzen war aus den Traditionen der Republik hergeleitet. Gerade die außenpolitischen bzw. militärischen Kompetenzen waren nur auf Zeit vergeben. Ihre Verlängerung konnte nur durch Erfolg in der Befriedung der Provinzen und beim Schutz der Grenzen sichergestellt werden. Misserfolge wirkten sich daher direkt auf die Stabilität der Herrschaft auch im Inneren aus. Die Schockwellen des pannonischen Aufstandes, der seit 6 nach Christus erhebliche Ressourcen band, machten sich folglich unmittelbar in Rom bemerkbar. Es kam zu Hungersnöten, Hungerrevolten und Ausweisungen. Hinzu kamen Wahlunruhen im Jahr 7 nach Christus. Feuersbrünste im Jahr davor führten dazu, dass die 7 Cohortes Vigilum, die Feuerwehreinheiten, dem Befehl eines Präfekten aus dem Ritterstand unterstellt wurden, jener adligen Schicht, aus der zunehmend die wichtigen zentralen Positionen des Reiches besetzt wurden. Aus dem Ritterstand konnte dem Prinzeps, der selbst dem Senatorenstand angehörte, keine Konkurrenz um die eigene Macht entstehen. Und diese war in der Tat nicht unbestritten. Affären und Unruhen verschonten auch das Kaiserhaus nicht. Sogar Mitglieder der kaiserlichen Familie wurden verbannt, weil sie sich gegen Augustus verschworen hatten. Dem härteren innenpolitischen Kurs, der daraus resultierte, entsprach ein schärferer Kurs in Germanien. Zensusmaßnahmen zur Vorbereitung der Besteuerung wurden durchgeführt, um den akuten Finanznöten entgegenzusteuern. Das römische Recht wandte man jetzt konsequent an. Auch wurde die militärische Präsenz im rechtsrheinischen Gebiet, die bislang dezent und zurückhaltend war, verstärkt, auch um kurz vor dem Ende des pannonischen Aufstandes Marbot in Schach zu halten. Dieser Aufstand war deshalb so gefährlich geworden, weil er eine Schwachstelle der römischen Armee ausnutzen konnte. Gerade das bislang favorisierte Prinzip des heimatnahen Einsatzes der Auxilien hatte im Grunde genommen erst eine stämmeübergreifende Organisation des Aufstandes ermöglicht. Die Einheiten waren darüber hinaus in der römischen Disziplin und Taktik geschult. Bei den Auseinandersetzungen in Pannonien hatte der spätere Führer des Aufstandes der Germanen Arminius als Führer einer Hilfstruppeneinheit seine Lehrjahre verbracht. Im Jahr 8 nach Christus, bei der ersten Kapitulation der Pannonier, war Arminius, hochgeehrt, nach Germanien zurückgekehrt. Gerade rechtzeitig. Weh, das war ein großes Morden. Sie erschlugen die Kohorten. Nur die römische Reiterei rettete sich noch ins Frei, denn sie war zu Pferde. Da sprach er voll Ärgernussen zum Centurio Titiussen: Kamrade, zeuch mein Schwert hervor und von hinten mich durchbohr, da doch alles futsch ist. Arminius fand die Fürsten Germaniens in heller Empörung. In den Volksversammlungen der Cherusker, Katten, Brukterer, der Marser und anderer Stämme stimmten die Krieger mit großer Mehrheit dafür, die verhasste Herrschaft abzuschütteln. Dieser Volksaufstand, genauer, die insbesondere von den Stämmen Nordwestdeutschlands zwischen Rhein und Elbe getragene Erhebung, setzte jedoch als Angriff der abgefallenen germanischen Auxilien ein. Die Empörung wurde über die militärische Struktur dieser Einheiten organisiert und fand dann wegen des günstigen Verlaufs schnell aus den beteiligten Stämmen Zulauf. Systematisch sollten die Schwächen der römischen Armee ausgenutzt werden. Den Plan dazu lieferte Arminius, der um diese Schwächen aus eigener Anschauung wusste und die Probleme der Römer in Germanien kannte, die sie bereits erkennbar in der Phase der Eroberung zwischen 12 und 9 vor Christus, meist zum Ende der Feldzugssaison im Herbst, auf dem Rückzug hatten, bedingt durch die Witterung und die schlechten Wegeverhältnisse. Deshalb sollten zunächst Germanenstämme abfallen, die weit entfernt siedelten, um den Statthalter vom ausgebauten Marschweg zu den Winterquartieren wegzulocken. Varus hatte sich bis zum Ende des Sommers in einem Lager bei der Weser vermutlich östlich der mit Lagern bewährten Lippe-Linie befunden. Wir wissen nicht, welche Stämme es waren, die zuerst abfielen. Vermuten kann man, dass sie den Marsch des Varus nach Norden hin ablenkten. Andernfalls wäre es für die Aufständischen nicht sicher vorauszubestimmen gewesen, ob nicht auch Asprenas, der Befehlshaber der Truppen aus Mainz, der sich auch rechts des Rheines aufhielt, für die Niederschlagung des Aufstandes in Frage gekommen wäre. 50 Jahre später berichtet stolz ein germanischer Fürst der Amsivarier, der Emsbewohner namens Boiucalus, dass er wegen seiner prorömischen Gesinnung von Arminius im Vorfeld der Varus-Niederlage gefangen gesetzt worden sei. Die Amsivarier wären eine plausible Annahme, da ihr und der Aufstand benachbarter Stämme den Heerzug des Varus vom Sommerlager an der Weser gerade so weit von der normalen Marschroute entlang der Lippe abgelenkt hätte, um ihn an den Stellen vorbeizuführen, wobei Kalkriese-Barenau Funde einer militärischen Auseinandersetzung gemacht wurden, die wohl in das Jahr der Varus-Niederlage gehören. Doch die Berichte liefern noch weitere geografische Indizien. Der Weg in den Untergang lag nicht weit entfernt vom Quellgebiet von Ems und Lippe, von wo aus Germanicus nach dem Bericht des Historikers Tacitus 6 Jahre später im Sommer 15 nach Christus aufbrach, um die Stätten der Varus-Niederlage zu besuchen, indem er über den Eggekamm zog. Von da bog Germanicus mit seiner Armee in die Todesroute des Varus ein, etwa dort, wo der erste Angriff der Germanen 6 Jahre zuvor einsetzte. Die detailreichste Schilderung der tragischen Geschehnisse liefert jedoch Cassius Dio. Seine Darstellung kann durch den knappen Bericht des Tacitus über die Feldzüge des Germanicus, die diesen auch an die Kampfstätten des Varus führten, ergänzt werden. Hinzu kommen seit dem Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts die Funde im Engpass am Kalkriser Berg nördlich des Wiehengebirgszuges. Von diesen archäologischen Funden ausgehend lassen sich die Ereignisse vom Aufbruch des Varus aus dem Sommerlager in der Nähe der Weser bis zu seinem Untergang mit aller gebotenen Vorsicht rekonstruieren. Die Verschwörer, besonders Arminius, begleiteten zunächst noch Varus nach dem Aufbruch, um die Stämme, die sich zum Schein erhoben hatten, von der Rückkehr zum Basislager bei Xanten zu unterwerfen. Dann verließen sie ihn unter dem genannten Vorwand, um die bereitstehenden Germanen heranzuführen. Die Römer befanden sich bereits beim ersten Angriff der Germanen weit ab von den ausgebauten Wegen, so dass Varus nicht an eine Rückkehr dachte. Vielleicht, er hatte ja noch nicht die Erfahrung mit Arminius als kundigem Strategen gemacht, rechnete er damit, dass die Angriffsintensität der Germanen abflauen würde, wenn sie sich nur energisch zur Wehr setzten. Doch die Witterungsbedingungen und die Wegeverhältnisse waren schlecht. Hinzu kam, dass das Heer schwerfälliger als sonst unterwegs war, weil man sich nicht in Feindesland glaubte, so Cassius Dio. Und die Funde bei Kalkriese bestätigen das. Die Berge waren unterbrochen durch tiefe Schluchten und steil, und die Bäume standen dicht und waren sehr hoch, so dass die Römer, noch bevor die Feinde über sie herfielen, sehr viel Mühe hatten. Darüber hinaus führten sie viele Wagen mit sich, ebenso wie viele Lasttiere, ganz wie in Friedenszeiten üblich. Es begleiteten sie nicht wenige Kinder und Frauen, weiter eine große Schar an Sklaven, so dass sie auch deswegen in einem weit verstreuten Zug marschierten. Inzwischen hatte sich dazu ein heftiger Regen und Wind eingestellt, die den Heereswurm noch mehr auseinanderzogen. Es ist Vorsicht geboten. Eine direkte Übertragung von geografischen Umständen in antiken Berichten auf die Beschaffenheit einer modernen Landschaft ist nicht möglich. Aber prinzipielle Schlussfolgerungen lassen sich aus den zuverlässigen Darstellungen des Dio und des Tacitus durchaus ziehen. Danach erfolgte die Katastrophe nicht im Rahmen einer geordneten Feldschlacht, sondern war ein unattraktives Defilé-Gemetzel, das sich über mehrere Dutzend Kilometer erstreckte. Dabei wirkten sich die Nachteile für die Römer in jeder Hinsicht zum Vorteil der Germanen aus. Während jene ahnungslos waren, verfolgte der Führer der Germanen seinen detaillierten Plan. Er wusste um die Schwächen der römischen Armee, die unter diesen Umständen verstärkt zu Buche schlugen. Arminius' Einheiten waren als römische Bundesgenossentruppen diszipliniert und in der römischen Kriegstaktik, Befehls- und Kommandostruktur geschult, kannten die Wegeverhältnisse und hatten die für die Witterung geeignete Bewaffnung, die nicht durch den Regen unbrauchbar wurde wie die der Römer. Nach den ersten Erfolgen kamen weitere Germanen aus den verbündeten Stämmen gierig auf die schon sicher geglaubte Beute hinzu. Wieder Cassius Dio. Während die Römer sich in derartigen Schwierigkeiten befanden, umringten die Barbaren sie zugleich von allen Seiten durch das dichteste Buschwerk, unerwarteterweise, weil sie der Pfade kundig waren. Und zuerst warfen sie die Geschosse aus der Ferne, dann aber, als sich keiner verteidigte und viele verwundet worden waren, rückten sie näher an sie heran. Denn die Römer marschierten nicht in regulärer Marschordnung, sondern vermischt mit den Wagen und den Unbewaffneten. Sie konnten sich nicht leicht zusammenziehen und waren deshalb immer zahlenmäßig unterlegen an jedem Ort, wo die Angreifer mit ihnen handgemein wurden. So erlitten sie große Verluste und konnten keinen Gegenangriff starten. Deshalb schlugen die Römer ein Lager auf und danach verbrannten sie die meisten Wagen und das Übrige, was nicht für sie besonders notwendig war. Den Rest ließen sie zurück. Tacitus beschreibt den Besuch der Standorte des Gemetzels durch die Germanicus-Armee 6 Jahre nach dem traurigen Geschehen. Dabei werden die noch sichtbaren Spuren des Kampfes, besonders der Zustand der jeweiligen Lager am Ende eines jeden Kampftages, die den Zustand des römischen Heeres im Verlauf der 4-tägigen Katastrophe wiedergeben, genauer in Augenschein genommen. Auffällig ist, dass der erste Überraschungsangriff nicht zur Auflösung des Verbandes geführt hatte, denn das Lager am Ende des ersten Kampftages zeigte die normierten Ausmaße von 3 Legionen. Obwohl die feindliche Übermacht immer drückender wurde und die eigenen Kräfte stark angeschlagen waren, entschied sich Varus, den geplanten Marschweg am nächsten Tag fortzusetzen. Ein Fehler. Offenbar meinte Varus jedoch, dass die Germanen, wie bisher üblich, nicht die Ausdauer hätten und dass man schon so weit von der ausgebauten Lippe-Linie entfernt war, dass eine Rückkehr schwer möglich gewesen wäre. Der Feind war nun bekannt, der hinderliche Tross verbrannt und die Marschordnung optimiert. Sicher hätte es großen Eindruck auf die Germanen gemacht, wenn er nicht nur den Angriff abgewehrt, sondern auch die Aufständischen noch vor dem Winter niedergeschlagen hätte. Varus setzte also den Marsch am 2. Tag in gleicher Richtung fort und ging so erst recht in die ausgebaute Falle der Germanen. Die Kämpfe des zweiten Kampftages waren ganz offenbar die entscheidenden. Das Rückgrat der römischen Armee wurde dabei gebrochen. Germanicus sah nämlich im Sommer 15 nach Christus beim Abschreiten der Varus-Kampfstätten das Lager am Ende des zweiten Kampftages, das nicht mehr vollständig war. Der dritte Kampftag brachte keine Wende zum Positiven. Am Ende dieses Tages versuchte Varus daraufhin, sich durch einen Nachtmarsch von seinen germanischen Verfolgern abzusetzen, denn der Morgen des vierten Tages sah die Römer auf dem Marsch, so Cassius Dio. Wieder behinderten sie heftiger Regen und starker Wind. Darüber hinaus konnten sie nicht mehr die Waffen nutzen. Sie konnten weder die Bögen noch Speere noch die Schilde, weil sie vollständig vollgesogen waren, einsetzen. Den Feinden dagegen, die meistens leicht bewaffnet waren und die Möglichkeit des freien Angriffs und des Rückzugs hatten, widerfuhr weniger durch den Sturm. Darüber hinaus wurden sie schnell immer mehr, denn viele von den anderen, die sich zuvor zurückhielten, versammelten sich jetzt in der Hoffnung auf Beute, und jene waren nunmehr an Zahl geringer. So konnten sie auch die Römer leichter umzingeln und niedermetzeln, so dass auch Varus und die übrigen höheren Offiziere fürchteten, dass sie entweder lebend gefangen oder von den Erzfeinden niedergemacht würden. Sie entschieden sich daher für die furchtbare letzte, aber notwendige Konsequenz. Sie töteten sich selbst. Wie sich dies nun herumgesprochen hatte, wollte sich keiner der übrigen mehr, selbst wenn er noch Kraft hatte, verteidigen. Vielmehr folgten die einen dem Beispiel ihres Offiziers, die anderen warfen ihre Waffen davon und wandten sich dem Nächstbesten entgegen, dass er sie töte. Auf diese Weise wurde jeder Mann und jedes Pferd niedergehauen. Es fällt auf, dass Varus die Einheiten noch bis zu seinem Tode zusammenhalten konnte. Vereinzelte Durchbruchversuche wie derjenige der Reitereinheit unter Numonius Valla waren vergeblich. Tatsächlich haben sich im Engpass von Kalkriese neben Trossteilen die Überreste von allen Truppengattungen erhalten. Nach allem, was wir bislang wissen, haben die Kampfhandlungen am Ende noch östlich der Ems stattgefunden. Die Germanicus-Armee ist nämlich im Jahr 15 nach dem Besuch der Stätten der Varus-Katastrophe wieder zum Ausgangspunkt ihres Feldzuges bei Rheine an der Ems, dort wo der Fluss noch schiffbar war, zurückgekehrt. Diesen Endpunkt erreichten sie, nachdem sie den 4 Tage andauernden Todeskampf der Varus-Armee entlang des Eggekamms in nördlicher Richtung über einen der Pässe des Wiehengebirges und durch den Engpass bei Kalkriese nachvollzogen hatten. Folglich hat Varus die Ems nicht mehr erreicht. Die Funde in Kalkriese, die sich östlich der Ems über ein Areal von 6 Kilometern erstrecken, bestätigen die Überlegungen. In diesem Engpass sind die Truppen des Varus vermutlich am Morgen des 4. Tages von ausgebauten Wallhinterhaltpositionen bei der Durchquerung der Engstelle heftig angegriffen worden. Dieser Wall ist heute auf 400 Meter besonders am östlichen Eingang zum Engpass von Kalkriese auf dem sogenannten Oberesch nach den Funden die am heftigsten umkämpfte Stelle nachgewiesen. Neueste Forschungen haben sichergestellt, dass es Germanen waren, die den Wall innerhalb kürzester Zeit aus dem örtlich vorhandenen Material hochgezogen hatten. Im Engpass haben sich Militarier aller Truppengattungen einer Legion gefunden. Dazu gehören Barschaftsfunde mit Münzmaterial, das den Fundzusammenhang aufgrund der Varus-Gegenstempel auf eine Zeit nach 7 nach Christus, das heißt nach Antritt der Statthalterschaft des Varus, datiert. Weiter sind Trossmaterial und Knochenfunde von Pferden, Maultieren und Menschen zum Vorschein gekommen, die teilweise mit Spuren von tödlichen Kampfverletzungen Jahre später nachträglich bestattet worden waren. Genau das hatte auch die Germanicus-Armee mit den Knochen getan, die sie auf den Kampfstätten vorfand. Hier kämpfte sich demnach eine römische Armee durch und unterlag. Das macht die Einordnung in den zeitlichen Kontext der Katastrophe von 9 nach Christus wahrscheinlicher als die Alternative, die mitunter erwogen wird. Die gut vorbereitete Armee des Germanicus im Jahre 15 nach Christus, die ungeschlagen und auch vom Feinde kaum bedrängt auf demselben Weg wie Varus bis zur Ems vorstieß, wird eher nicht derartige Spuren hinterlassen haben. Wenn wir die Summe ziehen, der entscheidende Fehler des Varus war, das ergaben die Untersuchungen des Germanicus, dass er nach der überraschend erfolgreichen Abwehr der Germanen dennoch am zweiten Tage den Marsch fortsetzte und das sichere Marschlager vom Ende des ersten Kampftages aufgab. Doch ist zu seiner Verteidigung anzuführen, auch Kekina hatte 6 Jahre später mit dem Wissen um die Fehler des Varus in Kenntnis des Feindes und seiner Strategie nur Glück, wenn er seine 4 Legionen im Herbst des Jahres 15 nach Christus westlich der Ems auf den Pontes Longi bedrängt durch Arminius wieder nach Xanten zurückführen konnte, als sich die Führung auf germanischer Seite uneinig erwies und so dem schon fast geschlagenen Feldherrn eine Chance bot, die dieser nutzte. Das zeigt, dass eine Eroberung und Beherrschung Germaniens unter den geografischen und klimatischen Bedingungen schwer gegen den Willen der Stämme möglich war. Besonders dann, wenn diese eine Führung in Arminius hatten, die in römischen Diensten geschult war, die römischen Schwächen kannte und die geschilderten Umstände konsequent und diszipliniert ausnutzte, nicht nur einmal im Jahre 9 nach Christus. Durch den Untergang der 3 Legionen waren mit einem Mal alle Errungenschaften der Okkupationsphase im rechtsrheinischen Raum zunichte gemacht. Auch fehlten nun die Truppen, die zur Verteidigung des Niederrheins und Galliens in Xanten stationiert waren. Es standen nur noch die Legionen aus Mainz unter Asprenas zur Verfügung, die selbst im Jahre 9 nach Christus tief in Germanien standen und in größter Gefahr waren. Auch sie konnten sich nur mit knapper Not hinter den Rhein zurückziehen und am Niederrhein die Loyalität der Völkerschaften sicherstellen. Sollte das nun das Ende sein? Würde Augustus auf die westelbischen Gebiete verzichten? Keineswegs. Nur in Rom war man nicht heiter, sondern kaufte Trauerkleider. Gerade als beim Mittagsmahl Augustus saß im Kaisersaal, kam die Trauerbotschaft. Erst blieb ihm vor jähem Schrecken ein Stück Pfau im Halse stecken, dann geriet er außer sich und schrie: »Varus, schäme dich! Redde Legiones!« Die Niederlage des Varus bedeutete noch lange nicht das Ende des rechtsrheinischen Engagements der Römer. Erst im Jahr 17 nach Christus wurde mit der Abberufung des Germanicus von großräumigen militärischen Unternehmungen rechts des Rheins Abstand genommen. Augustus hielt augenscheinlich an dem Ziel der Okkupation Germaniens fest. In der Tat erforderten Rachegefühle in der Bevölkerung Rücksichtnahme. Doch war ihm die Eroberung auch ein eigenes Anliegen. In jedem Fall blieb die administrative Organisation am Rhein bis zur Abberufung des Germanicus dieselbe, mit einem übergeordneten Kommando über 8 Legionen im gallisch-germanischen Raum. Germanicus, der Sohn des Germanien-Eroberers Drusus und Neffe des Tiberius, erhielt Ende 12 nach Christus den Oberbefehl am Rhein, als Tiberius die Rheingrenze kurz nach der Varus-Katastrophe abgesichert hatte. Der junge Feldherr verfolgte die Eroberung des westelbischen Raumes gleich von Anfang unerbittlich und konnte sich auf die Vorgaben des Augustus berufen, der ihn noch eingesetzt hatte. Jeder, der hier eine Korrektur vornehmen wollte, hatte keine leichte Aufgabe vor sich. Nach dem Tod des Augustus im Jahre 14 nach Christus wurde Tiberius der neue Prinzeps. Er hatte sich 3-mal als Oberbefehlshaber in Germanien bewährt. Von 9 nach Christus war sein Aufgabenfeld fest umrissen, die Eroberung und Befriedung des rechtsrheinischen Germaniens. Nach der Varus-Katastrophe im Jahre 9 galt es zunächst, die Grenze zu sichern, doch es ist bezeichnend, wie Tiberius diesen Auftrag ausführte. Mit einer vorsichtigen, auf Sicherung und Maßhaltung bedachten, Schritt für Schritt vorgehenden Kriegsführung. Tiberius verringerte den Tross, vermied Einzelkämpfe, blieb auf den ausgebauten Verkehrswegen und schränkte die Phasen, in denen römische Armeen im rechtsrheinischen Gebiet auf dem Rückzug feindlichen Angriffen besonders schutzlos ausgeliefert waren, zeitlich ein. Auch stellte er neue Regeln auf, damit die Kommunikationswege auch in Extremsituationen bestehen blieben. Mit den Vorstößen über den Rhein sollte auch ein Vorfeld im rechtsrheinischen Gebiet abgesichert werden. Damit verfolgte der Germanienkenner Tiberius schon als Feldherr das Prinzip, dem er auch als Herrscher treu bleiben sollte. Das Prinzip des Plura Concilio quam vi perficere. Er wollte sich also mehr auf die Diplomatie, mehr auf Geduld und Augenmaß verlassen als auf brutale Gewalt, wenn es um den rechtsrheinischen Raum ging. Die damit verbundene Maßhaltung führte dann auch zu der in den Jahren zwischen 17 und 20 nach Christus durchgesetzten Einsicht, auf die direkte Okkupation Germaniens zu verzichten. Grundlage für die Neufestsetzung der Ziele gegenüber Germanien war aber eine angemessene Bewertung der Chancen dauerhafter Präsenz Roms im rechtsrheinischen Raum. Die Untersuchung der genauen Umstände der Varus-Katastrophe spielte dabei eine zentrale Rolle. Die Stätten dieser Katastrophe lagen allerdings weit weg von den herkömmlichen Trassen, tief im rechtsrheinischen Raum. Die Erfüllung dieser Aufgabe ging aber Tiberius' Nachfolger im Oberkommando Germanicus zielstrebig an, zumal sich hier die Vorstellungen des neuen Kaisers Tiberius und seines mächtigsten Feldherrn noch am ehesten trafen. Nach der Übernahme des Oberbefehls 12 nach Christus leitete Germanicus darüber hinaus einen Rückeroberungsfeldzug großen Stils in Übereinstimmung mit den Direktiven des Augustus ein. Diese kamen den Absichten des Germanicus selbst sehr entgegen, der sich wie sein leiblicher Vater Drusus, unter dem zwischen 12 vor und 9 vor Christus Germanien bis zur Elbe erobert wurde, in der Tradition des Welteroberers Alexander des Großen sah. Für seine militärischen Erfolge unter eigener Regie im Jahre 13 nach Christus erhielt er deshalb gleich am Anfang des Jahres 15 einen Triumph zugesprochen. Seine ehrgeizigen Pläne wurden lediglich durch den Regierungswechsel und die Meuterei der Rheinlegionen im Jahr 14 aufgehalten. Die Eroberungsfeldzüge der Jahre 15 und 16 nach Christus knüpften dann an seine unerbittliche Vernichtungsstrategie des ersten Jahres an. Ganze Stammesgruppen wurden ausgerottet oder deportiert. Hier ging es demnach nicht in erster Linie um die Absicherung gegen germanische Offensiven, die Rache für die Varus-Niederlage oder auch die Untersuchung der Katastrophe des Jahres 9 nach Christus, sondern um Unterwerfung oder Vernichtung. Germanicus wollte der Eroberer Germaniens sein, um jeden Preis. So überschritt er noch im Herbst des Jahres 14 nach Christus den Rhein, um Zeit gut zu machen, die aufgrund der Ereignisse um den Tod des Augustus verloren gegangen war. Der Feind rechts des Rheins hatte natürlich davon erfahren und glaubte sich sicher. Die Marser, die zu den Stämmen gehört hatten, die der Armee des Varus den Garaus gemacht hatten, feierten ohne die geringste Vorahnung dessen, was nun über sie hereinbrach. Sie, die am Ende der Feldzugssaison das Pech hatten, gleich rechts des Rheins noch in der Reichweite der römischen Legionen zu siedeln. Ein Hauptzweck dieses römischen Feldzuges lag in der Disziplinierung der Truppen. Die Soldaten sollten die Schande der Meuterei durch entschlossenen Kampf gegen den Feind sühnen. Auf diese Weise gab der römische Oberbefehlshaber aber auch einen Vorgeschmack auf das, was die Germanen in den nächsten Jahren erwarten sollte. Die Marser, die südlich der Lippe siedelten, wurden niedergemacht, ihr Heiligtum ging in Flammen auf. Mit dieser Strategie wollte Germanicus den Widerstand der Germanen brechen. Doch das Gegenteil wurde erreicht. Je unerbittlicher die Römer vorgingen, desto einhelliger standen die ansonsten notorisch zerstrittenen germanischen Stämme hinter Arminius. Im Frühjahr 15 nach Christus stießen die Römer unter der Führung des Germanicus in den Raum des heutigen Hessen ins Siedlungsgebiet der Katten vor, die zu den Hauptakteuren im Aufstand gegen die Römer gezählt hatten. In dieser Zeit lief der cheruskische Fürst Segestes über. Er war der Führer der pro-römisch gesinnten Gruppierung in seinem Stamm. Er hatte bereits Varus vor dem Komplott des Arminius gewarnt. Segestes brachte auch seine schwangere Tochter Thusnelda gegen ihren Willen mit. Sie war die Frau des Arminius. Diese Aktion schürte den Hass. Die Auseinandersetzung spaltete Familien, machte Brüder wie Arminius und Flavus, der weiter auf römischer Seite kämpfte, zu Todfeinden. Im Sommer holte Germanicus zum großen Schlag gegen die anderen Koalitionäre aus, nachdem bereits die Marser und die Katten hatten federn lassen müssen. Er selbst fuhr über das Eiselmeer in die Nordsee und von dort in die Ems ein. Die zweite Heeresabteilung unter Cecina zog über die Pontes Longi, einen befestigten Weg von Xanten zur Ems. Diese beiden Heeresabteilungen sollten sich etwa bei Rheine, wo die Ems noch schiffbar war, mit der Reiterei, die als dritte Gruppe getrennt aufbrach und das Gebiet der Friesen durchzog, treffen. Von dort aus zog das nun vereinte Heer sengend und brennend durch das Gebiet der Bruckterer am westlichen Ufer der Ems zunächst nach Süden, dann nach Südosten in das Quellgebiet von Ems und Lippe. Von dort, etwa in der Gegend von Paderborn, ging man daran, die Stätten der Varusniederlage zu besuchen, die sich in der Nähe jenseits des Eggekamms in nordwestlicher Richtung erstreckten, um den Untergang des Varus gänzlich aufzuklären. Darauf hielt sich Germanicus länger am Ort der finalen Niederlage auf, um den Toten die nötigen Ehren zu erweisen. Dadurch verlor er Zeit und wurde dafür von Tiberius kritisiert. Wegen seines verlängerten Aufenthalts geriet nämlich die gesamte militärische Aktion, die einem engen Zeitregime unterlag, in Gefahr. Arminius war als Anführer der Koalitionsarmee angerückt, machte Anstalten, seine bewährte Zermürbungstaktik anzuwenden und verweigerte die offene Feldschlacht. Die Zeit dafür war reif, denn es näherte sich die Herbstsaison mit ihren Stürmen und Regenfeldern, die selbst die ausgebauten römischen Heerstraßen unterspülten und das römische Heer wieder an der Achillesferse auf dem Rückzug trafen. Doch Germanicus durchschaute die Strategie des Germanenfürsten. So blieb nur eins, ein möglichst schneller Rückzug in die Winterquartiere. Inzwischen war das römische Heer zum Ausgangspunkt an der Ems zurückgekehrt, wo sich die Heeresteile zu Beginn des Sommers getroffen hatten. Als Germanicus' Mannschaften auf den Transportschiffen waren, befahl er Caecina, schnell mit seiner Heerestruppe auf den bekannten Pontes Longi nach Xanten zu marschieren, in der Hoffnung, dass die Wege, die man auf dem Hinweg noch nutzen konnte, durch die Witterung nicht zerstört waren. Doch hier trug die Hoffnung. Caecina befolgte zwar die Anweisungen des Germanicus, bald geriet sein Marsch aber ins Stocken, und daran war nicht primär das germanische Heer unter Arminius schuld, das ihm dicht auf den Fersen folgte. Allein aufgrund der Nähe zu den Städten der Varusniederlage, die sie gerade verlassen hatten, und weil man in derselben Jahreszeit wieder durch ein germanisches Koalitionsheer unter der Führung des Varusbezwingers attackiert wurde, drängten sich bereits den Zeitgenossen die Parallelen zur Katastrophe des Jahres 9 nach Christus auf. Dabei war die Ausgangsposition für Caecina wesentlich besser als für Varus. Er kannte seinen Gegner und dessen Taktik. Das Heer war auf einen Angriff vorbereitet, da Arminius den Römern schon seit Tagen nachsetzte. Doch der Vorteil schien schnell verspielt. Wie bei Varus war der Heerbann des Caecina 4 Tage lang heftigen Angriffen der Germanen ausgesetzt, auf schlechten Wegen und unter widrigen Wetterumständen. Die antiken Berichte bemühen gar das Traumbild des Varus, dass Caecina erschienen sei, als die Situation ausweglos zu sein schien und der Befehlshaber kaum die eigenen Truppen davon abhalten konnte, die stark beschädigten, wenn auch noch schützenden Wälle des Lagers zu verlassen und das Heil in der Flucht zu suchen. Das hatte Varus versucht und war gescheitert. Caecina beging diesen Fehler nicht. Er harrte gegen alle Widerstände in den eigenen Reihen aus. So waren es die belagernden Germanen, die die Geduld verloren. Arminius zog gegen den konkurrierenden Fürsten Ingiomerus den Kürzeren. Dieser hielt die Römer bereits für besiegt, deshalb wollte er ihnen in einem letzten Ansturm auf ihr halb zerfallenes Lager den Gnadenstoß versetzen. Als sich die Germanen beim Sturm auf das Lager an den Palisaden des Marschlagers festgebissen hatten, konnte Caecina einen Ausfall wagen und die Germanen schlagen und vertreiben. So erfolgreich Caecina bei der Bewältigung der Krise gewesen war, es konnte nichts darüber hinwegtäuschen, erst die Uneinigkeit der germanischen Führung und die Abkehr von der einzig erfolgversprechenden Strategie des Arminius konnten die Römer wieder hoffen lassen. Die Konsequenzen aus dieser Erfahrung müssen bei der Einschätzung der Chancen einer Eroberung und damit bei der Entscheidung des Tiberius eine Rolle gespielt haben, die schließlich zur Aufgabe jeglicher Eroberungspläne führte. Germanicus jedoch war für derartige Überlegungen unzugänglich. Im Sommer des Jahres 16 nach Christus suchte er gegen den Hauptgegner, die Cherusker, die Entscheidung. An der Weser bei Idistaviso kam es zur Schlacht. Die Römer errangen einen glänzenden Sieg, aber entscheidend war die Niederlage der Germanen dennoch nicht. Zwar sollen die unterlegenen Cherusker erwogen haben, vor den römischen Angriffen über die Elbe zurückzuweichen. Doch das erniedrigende Verhalten der Römer nach dem Sieg weckte den Widerstandswillen der Unterlegenen erneut. so Tacitus. Die römischen Soldaten riefen Tiberius auf dem Schlachtfeld zum Imperator aus und errichteten einen Erdhügel, auf den sie nach Art von Siegesdenkmälern die erbeuteten Waffen legten und unten die Namen der besiegten Völkerschaften anbrachten. Nicht ihre Wunden, nicht ihre Trauer, nicht die Vernichtung ihrer Truppen schmerzte und erbitterte die Germanen so sehr wie dieser Anblick. Sie, die eben noch Anstalten trafen, ihre Wohnsitze zu verlegen und über die Elbe sich zurückzuziehen, wollten nun kämpfen, griffen eilends zu den Waffen. Wären die Cherusker über die Elbe gezogen, so wäre der Widerstand der Germanen wohl endgültig gebrochen gewesen. Doch erneut, wie 9 nach Christus, formierte sich der Widerstand als Erhebung eines gesamten Stammes mit einer Kernmannschaft, die im römischen Heeresdienst hervorragend ausgebildet worden war. Es kam zum zweiten Mal zu einer Schlacht. Auch hier konnte der römische Oberbefehlshaber die Germanen, die sich auf dem Angrivaja-Wall verschanzten, zurücktreiben. Doch musste man alles wagen. Mitten im Kampfgetümmel riss sich Germanicus nach dem Vorbild seines Idols Alexander den Helm vom Kopf, um besser erkannt zu werden und seine Soldaten anzufeuern. Das gab dem Kampf die Wende. Aber wieder wurden die Germanen nicht völlig besiegt. Am Ende mussten die Römer sogar den bereits eroberten Wall räumen. Bezwungen waren die Cherusker, war die Koalition, die Arminius anführte, immer noch nicht. Der Rückweg der Römer zu den Winterlagern geriet wieder zur Katastrophe. Erneut trennte sich im Herbst der Heerzug, wahrscheinlich wieder an der Ems. Während die Heeresabteilung zu Lande ohne erkennbare Feindeinwirkung zu den Lagern am Rhein zurückkehren konnte, gerieten die Abteilungen, die auf Schiffen die Rückreise antraten, in höchste Not. In den Herbststürmen ging ein großer Teil der Flotte unter. Zwar glich Germanicus die Verluste, soweit möglich, aus privaten Mitteln aus, doch erhöhte sich der Druck aus Rom auf den Oberbefehlshaber. Dieser war gleichwohl zuversichtlich, dass die Eroberung noch im folgenden Jahr glücklich zu Ende gebracht werden könnte. Das sah freilich sein Onkel, Kaiser Tiberius, ganz anders. Er wollte vielmehr mit einer vorsichtig taktierenden Politik sich den notorischen inneren Zwist zwischen den Stämmen und ihren Adligen zunutze machen und weniger auf teure militärische Mittel setzen. So standen in den Jahren nach der Varus-Katastrophe die Politik des Tiberius und des Germanicus immer unvereinbarer gegenüber, zumal jeweils ein völlig gegensätzliches Selbstverständnis diese Politik speiste. Daher musste Germanicus von seiner Position entfernt werden. Dies erwies sich sachlich notwendig, weil sich bereits nach dem Frühjahr 15 nach Christus zeigte, dass alle militärischen Eroberungspläne nicht nur fehlgeschlagen waren, sondern sich die antirömische Koalition unter Arminius sogar gefestigt hatte. Missmut äußerte Tiberius daher schon früh. Als erkennbar wurde, dass die Versuche der Okkupation gescheitert waren, suchte Tiberius den Oberbefehlshaber am Rhein mit Argumenten zu überzeugen. Als das nicht fruchtete, lobte Tiberius ihn durch ein Konsulat, das heißt mit dem obersten Amt im Staat und durch eine Ostmission mit umfassender Befehlsgewalt hoch und damit aus Germanien weg. Endlich sollte auch der längst zugestandene Triumph durchgeführt werden. Der Versuch des Tiberius, Germanicus mit Ehren und einer neuen lukrativen Aufgabe zu ködern, misslang jedoch. Im Gegenteil. Der Konflikt verschärfte sich dadurch sogar in den Jahren 18 und 19 nach Christus, denn es scharten sich aufgrund der Tätigkeit des Germanicus im Osten ein großer Anhang und viele Sympathisanten um den jungen Prinzen, zumal seine populistische Politik sich allzu oft gegen die römische Administration und damit indirekt gegen Tiberius selbst richtete. So wurde Germanicus richtig gefährlich. Als die Waldschlacht war zu Ende, rieb Fürst Hermann sich die Hände, und um sich noch mehr zu freuen, lud er die Cherusker ein, zu einem großen Frühstück. Die Dinge harrten noch einer Entscheidung, als sich Ende 19 nach Christus mit dem mysteriösen Tod des Germanicus auf der Ostmission für Tiberius die Gelegenheit bot, in einer offiziellen Verlautbarung den römischen Verzicht auf die Okkupation Germaniens seit 16-17 nach Christus überall im Reich unmissverständlich zu signalisieren. Gleichzeitig sollten abweichende Vorstellungen in dieser und anderen Fragen endgültig auf seine Politik ausgerichtet werden. Anlass dazu boten ihm die Totenehren für Germanicus. In diesem Sinne widmete Tiberius bei der schriftlichen Fixierung dieser Ehren geschickt die Leistungen des Germanicus auf eine Weise um, die nicht dem Selbstverständnis des soeben verstorbenen Heerführers entsprochen haben dürfte. Germanicus wollte Germanien erobern, gewiss aber nicht die Rolle erfüllen, die der Senat auf Geheiß des Tiberius ihm nun nach dem Tode zuwies, nämlich, dass er die Germanen von Gallien ferngehalten, die verlorenen Feldzeichen der Varus-Katastrophe wiedererlangt und damit die Schmach der Niederlage gerecht habe. Diese dem Germanicus zugewiesene Rolle entsprach vielmehr ganz der Politik des Prinzeps, dem der Senat nunmehr mit dem Beschluss willfahren wollte. Und Tiberius konnte für seine Entscheidung gute Argumente anführen. Trotz des Einsatzes aller am Rhein verfügbaren Reichsheerteile, der Flotte, der Reiterei und des Landheeres war es zwischen 13 und 16 nach Christus in Germanien zu keiner Entscheidung gekommen. Im Gegenteil, die hohen Verluste und enormen Kosten durch die Rückschläge im Herbst beider Jahre auf dem Rückzug in die Winterlager lasteten schwer. Gallien war durch Tribute ausgeblutet. Außerdem hatten die Angriffe des Germanicus die sich besonders durch ihren defensiven Charakter auszeichnende Arminius-Koalition eher gestärkt als geschwächt. Eine Zusammenarbeit zwischen Arminius und Marbot stand unter dem römischen Druck gar zu befürchten. Nach dem Überlaufen der römerfreundlich gesinnten Adligen, wie sie Gestes, hatten die romfeindlichen Kräfte in der Koalition rechtsrheinischer Stämme, der Arminius Vorstand, endgültig die Oberhand. Die Feldzüge des Germanicus hatten für Tiberius erwiesen, die germanischen Stämme waren gegen ihren Willen nicht zu beherrschen. Die Infrastruktur machte unter diesen Bedingungen eine dauerhafte Beherrschung kaum möglich. Die Elbe stellte nicht eine Völkerscheide dar, wie sie der Rhein für Caesar gewesen war, als er diesen Fluss zur Grenze seiner Eroberungen erklärte. Die notwendige, wenn auch schmerzliche Konsequenz musste also lauten: Rückzug auf den Rhein. Die im Jahre 9 nach Christus erfolgreich erprobte und in den folgenden Jahren strikt befolgte Strategie des Arminius hatte sich unter den Gegebenheiten in Germanien als überlegen erwiesen. In der Beschränkung auf diese notwendig defensive Strategie, die sich auch im Erfolgsfall realistisch auf das eigene Heimatgebiet beschränkte, liegt die eigentliche Weitsicht des Cheruskers als Führer einer Koalition nordwestgermanischer Stämme. Und so urteilt der Historiker Tacitus über die Bedeutung des Arminius am Ende der Germanienkriege und anlässlich seines gewaltsamen Todes völlig zurecht. Unstreitig war er der Befreier Germaniens, der das römische Volk nicht am Anfang seiner Geschichte, wie andere Könige und Heerführer, sondern das in höchster Blüte stehende Reich herausgefordert hat, in den einzelnen Schlachten nicht immer erfolgreich, im Kriege unbesiegt. Er wurde 37 Jahre alt. 12 Jahre hatte er die Macht in Händen und noch immer besingt man ihn bei den barbarischen Völkern. Tiberius ließ keinen Zweifel an der neuen Politik und Zielsetzung gegenüber Germanien. Die Position des Oberkommandierenden beider Heeresgruppen blieb fortan vakant. Die 4 Ober- bzw. untergermanischen Legionen wurden jeweils einem Legaten im prätorischen Rang unterstellt. Die Leitung des Heereskommandos der beiden neuen Militärbezirke von Obergermanien und Untergermanien wurde von der administrativen Leitung der 3 Provinzen Galliens erstmals definitiv abgetrennt. Den administrativen Umschichtungen entsprach auch eine letztlich dauerhafte lineare Stationierung der Truppen entlang des Rheins ab 17 nach Christus. Durch die massive Präsenz der Truppen am Rhein, die dem Schutz nach außen und der Aufrechterhaltung der Ordnung in den gallischen Provinzen diente, blieb jedoch jederzeit die Wiederaufnahme der Eroberungsfeldzüge prinzipiell möglich. Wie neue Funde eines Schlachtfeldes am Harzhorn nördlich von Göttingen bei Nordheim vom Ende des Jahres 2008 zeigen, bis ins dritte Jahrhundert hinein konnte die offensive augusteische Konzeption der Eroberung des rechtsrheinischen Gebietes bis zur Elbe wieder aufgegriffen werden. Noch kurz vor der Aufgabe der Rheingrenze unter dem Druck der Germanen im dritten Jahrhundert um 260 nach Christus hatte der römische Kaiser Maximus Trax im Jahre 235 eine auch literarisch gut belegte Offensive zur Eroberung des westelbischen Raumes gestartet. Mit der Abberufung des Germanicus hatte jedoch zunächst und für lange Zeit die von Tiberius neu aufgegriffene Konzeption des Julius Caesar mit dem Ziel der Sicherung der Rheingrenze über die offensive Konzeption des Augustus den Sieg davongetragen. Erkennbar war dies auch für die Germanen, die sich wieder ihrem alten Zwist hingaben und übereinander herfielen, bereits im Jahre 17 nach Christus. Bald stürzte nicht nur Marbots Reich in sich zusammen. Auch Arminius fiel kurz danach, 21 nach Christus, einem Mordanschlag aus seiner engsten Umgebung zum Opfer. Nicht zuletzt auch deshalb, weil man ihm die Absicht unterstellte, eine königliche Stellung anzustreben. Ein Ansinnen, das zumindest zu dieser Zeit unter den nordwestgermanischen Stämmen verhasst war. Tiberius konnte sich folglich in seiner Taktik bestätigt fühlen. Seine Glacis-Politik, die einen Klientelgürtel im östlichen Vorfeld des Rheins schuf, flankierte den Verzicht auf direkte, unmittelbare Kontrolle über den germanischen Raum und unterstützte den neuen defensiven Charakter der Germanienpolitik. Insbesondere zwei Herrscher nach Tiberius bestätigten durch ihre Politik den im Jahre 16 nach Christus eingeschlagenen Weg. Claudius, der zwischen 41 und 54 nach Christus herrschte, lenkte die Aufmerksamkeit der römischen Nordpolitik auf ein ganz anderes, lukrativeres Objekt, Britannien. Mit der Eroberung Britanniens beschritt Claudius, der Bruder des Germanicus ab 43 nach Christus, im wahrsten Sinne des Wortes Neuland. Denn nach antiker Vorstellung betrat man in Britannien eine neue Welt. Damit konnte man für die eigene Herrschaft erheblich mehr Renommee gewinnen als mit unattraktiven und teuer erkauften Gebietsarrondierungen in der eigenen Welt. Im Zuge der Eroberung der britannischen Insel wurden aber auch am Rhein Truppen langfristig abgezogen, sodass diese Entscheidung die Offensivkräfte dort dauerhaft schwächte. Einen Schritt weiter in diese Richtung ging daraufhin Domitian, der zwischen 81 und 96 nach Christus herrschte. Obwohl der Herrscher wie viele seiner Vorgänger in der Heimat die Illusion nährte, durch erfolgreiche Germanienfeldzüge das rechtsrheinische Gebiet gewonnen zu haben, erreichte er durch seine administrativen Neuordnungen genau das Gegenteil von dem, was er den Zeitgenossen suggerieren wollte. Er erhob nämlich die linksrheinischen Militärdistrikte von Ober- und Untergermanien in den Status von Provinzen, die militärischen Befehlshaber in die Position von Statthaltern. Weiter baute er die militärischen Positionen am Rhein aus und setzte die Maßnahmen fort, die die Grenze zwischen Oberrhein und Donau verkürzten, woraus später der bekannte etwa 500 Kilometer lange Limes wurde. Die Schwärmerei für Arminius' Sieg über Varus, dessen 2000-jähriges Jubiläum 2009 begangen wird, setzte in einer Zeit ein, in der ein anderes Weltreich, das Habsburgerreich, über die meisten Teile der Welt herrschte, vor 500 Jahren. Die deutschsprachigen Besitzungen bildeten nur einen Teil in diesem Riesenreich. Innerhalb dieses politisch heterogenen Gebietes, das dem Siedlungsgebiet der germanischen Stämme vor der Völkerwanderungszeit entsprach, wurden die Ansätze zu einer übergreifenden, gemeindeutschen Identität immer stärker. Neben der gemeinsamen Sprache und den gemeinsamen Institutionen war es auch die Verteidigung der eigenen Freiheit gegenüber dem Kaiser, die zu Beginn der Neuzeit die Entstehung eines Zusammengehörigkeitsgefühls begünstigte. Endlich, um 1500, konnte man dieses Gefühl durch eine glorreiche Geschichte aus der Hand einer großen Autorität stützen. Diese Geschichte lieferte auch gleich einen Nationalhelden mit. Um 1470 wurde nämlich die Germania des Tacitus zum ersten Mal ediert. Ähnlich wie bei Caesar wurden die Sitten und die Geschichte der Stämme, die rechts des Rheins und nördlich der Donau siedelten, als ethnisch spezifisch dargestellt. Das Bild der Germanen, das Tacitus zeichnete, war zwar nicht einseitig positiv, alles in allem aber eines, mit dem man sich von der römisch-welschen Geschichte stolz absetzen konnte. Im Jahr 1515 wurden auch die Annalen des Tacitus herausgegeben. Sie setzten in den ersten beiden Büchern mit dem erfolgreichen Abwehrkampf des Arminius gegen die Angriffskriege des Germanicus ein. Auf einmal schien die Geschichte der Deutschen, die mit den Germanen gleichgesetzt wurden, gleichrangig mit derjenigen des ehrwürdigen alten Rom, ja sogar mit dem Sieg des Arminius über das Römische Reich überlegen, wenn man nur einig war und zusammenstand. Das lud zur Instrumentalisierung ein. Arminius, aus dem Martin Luther wahrscheinlich Hermann gemacht hatte, wurde in den folgenden Jahrhunderten gegen alle Versuche der Vergewaltigung von Seiten derer, die sich unterlegen fühlten, eingesetzt. Gegen die Habsburger, den Papst, gegen die deutschen Fürsten und den Partikularismus und zuletzt gegen das napoleonische Frankreich. Eine definitiv nationale Instrumentalisierung von Arminius als Freiheitsheld, als Retter gegen den welschen Imperialismus Napoleons, gewann die Verehrung erst am Beginn des 19. Jahrhunderts. Die bekannte Hermannsschlacht Heinrich von Kleists etwa atmet diesen Geist auf einem hohen künstlerischen Niveau. Einen Höhepunkt durchlief diese Art der Mystifizierung nach der Bismarckschen Reichsgründung von 1871, der sich auch renommierte Fachwissenschaftler und Intellektuelle, die zuvor noch kritisch distanziert waren, nicht mehr entziehen konnten und dann auch wollten. Das gilt auch für den Verfasser des Studentenliedes, dessen Strophen hier in der ursprünglichen Version den einzelnen Kapiteln vorangestellt worden sind. Was als nationalkritisches Lied eines Studenten begann, wurde zu einem Gedicht der nationalen Gesinnung. Der Autor Joseph Victor Scheffel, der auch im 1848er Parlament saß, hatte in der ersten Fassung um 1847 noch den nationalen Zeitgeist in all seiner Unbeholfenheit verspottet, etwa mit den Worten der 13. Strophe. Und zu Ehren der Geschichten will ein Denkmal man errichten, schon steht das Piedestal. Doch wer die Statue bezahl, weiß nur Gott im Himmel. Der Spott traf einen wunden Punkt. Das Hermann-Denkmal in Detmold, an dem Ort, der lange Zeit als der Hauptkandidat für den Untergang des Varus galt, war im Vormärz begonnen worden, hatte jedoch erst durch beständige Spenden im Jahre 1875, nach 37 Jahren, seine längst fällige Ausgestaltung nach den Plänen Ernst von Bandels erfahren. Seither stand dort Arminius als Statue gegen den Erzfeind Frankreich ausgerichtet. Aber nicht nur das Denkmal, sondern auch die gesamte Heldenverehrung um Hermann hatte schon vor Scheffels Lied den Spott der Zeitgenossen herausgefordert. Verwiesen sei auf Heinrich Heines bekannte 1844 gedichtete Verse aus dem Wintermärchen. Das ist der Teutoburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben. Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, der Hermann, der edle Recke, die deutsche Nationalität, die siegte in diesem Drecke. Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann mit seinen blonden Horden, so gäb es die deutsche Freiheit nicht mehr. Wir wären römisch geworden. O Hermann, dir verdanken wir das. Drum wird dir, wie sich gebühret, zu Detmold ein Monument gesetzt. Hab selber subskribieret. Nach 1871 war derartiger Spott nicht mehr angesagt. Nach der glücklichen Vollendung des Denkmals mit der nach Westen drohenden Hermann-Statue dichtete darum von Scheffel, 1876 geadelt, die 13. Strophe um, die jetzt lautete: Und zu Ehren der Geschichten tat ein Denkmal man errichten, Deutschlands Kraft und Einigkeit verkündet es jetzt weit und breit. Mögen sie nur kommen. Diese Arminius-Glorifizierung wich nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg einer wehmütigen Rückschau und einer Wut auf die Erfüllungsgehilfen der Siegermächte, die man bereits im Verhalten eines Segestes und Flavus angelegt sah. Während jedoch manch ein Nationalgesinnter in Hitlers Machtübernahme 1933 endlich die Sendung des Arminius erfüllt sah, hatten die Nationalsozialisten selbst ihre Schwierigkeiten mit dem deutschen Helden, vor allem weil er als Fahnenflüchtiger seine Karriere von welthistorischer Bedeutung begann. Daneben hat es immer wieder Bemühungen gegeben, Arminius und die Varus-Katastrophe für sich und die eigene Region in Beschlag zu nehmen. Der Untergang von 3 römischen Legionen, 3 Reiterabteilungen und 6 Hilfstruppenkohorten mit ihrem Tross, 20.000 Mann etwa, ist in den 500 Jahren seit der Wiederentdeckung der tacitäischen Werke immer auch eine Frage des lokalpatriotischen Prestiges gewesen, was zu nicht weniger als 700 Versuchen der Lokalisierungen geführt hat. Lange Zeit war die sogenannte lippische Theorie, welche die Varus-Niederlage im Teutoburger Wald oder zwischen Teutoburger Wald und Weser annimmt, die am meisten favorisierte. Nach dieser fand Varus in der Nähe von Detmold sein Ende. Dort wurde daher auch das erwähnte Hermannsdenkmal errichtet. Die Rechtmäßigkeit dieser sicherlich populärsten geografischen Zuordnung der Varus-Katastrophe haben die äußerst ergiebigen Ausgrabungen im Osnabrücker Raum am nordwestlichen Ausläufer des Wiehengebirges bei Kalkriese erschüttert, wie dargelegt. Wichtiger noch als die Bestimmung der Örtlichkeiten ist aber der Versuch einer angemessenen Bewertung der Niederlage des Varus und der Strategie des Arminius. Nach Jahrhunderten der nationalen Überhöhung der Leistung des Arminius trat eine Trendwende Ende der 60er Jahre ein. Eine wirkliche Zäsur bildeten die Arminius-Studien Dieter Timpes, die den Grundlagen nationaler Überhöhung den Boden entzogen. Demnach ist Arminius gar kein Vertreter gesamtgermanischer Interessen gewesen. Vielmehr war er schon lange nicht mehr in der Heimat gewesen, als er seine Verschwörung gegen Varus ins Werk setzte. Er stand, wie sein Bruder Flavus, jahrelang in römischen Diensten. Und nicht nur das. Er war ein römischer Offizier und Befehlshaber einer Auxilieneinheit. Folglich besaß er das römische Bürgerrecht und war, als er im Jahr 8 nach Christus endlich nach Hause zurückkehrte, sogar römischer Ritter, gehörte also zum Adel der römischen Gesellschaft. Und besonders schmerzlich, die Varus-Katastrophe, die bislang so gern als nationale Tat der Germanen interpretiert wurde, sollte nach Timpe keine Erhebung germanischer Stämme sein. In der Tat hat nicht einmal die Mehrheit der Stämme hinter dieser Aktion gestanden. Auch in den Stämmen, die sich schließlich zum Aufstand entschlossen, hatte man vielfach die Aktion gegen eine starke Minderheit von prorömisch gesinnten Adligen und Stammesgenossen durchzusetzen. Aber Timpe geht noch weiter. Die angebliche nationale Erhebung sei lediglich eine Meuterei der germanischen Hilfstruppen gegen die Rheinlegionen gewesen. War also Arminius' Aufstand nur eine interne militärische Revolte? Eine solche Einschätzung wird zu weit gehen. Es gab Volksbeschlüsse bei den verschworenen Stämmen, welche die Grundlage der Erhebung gegen die Statthalterschaft des Varus bildeten. Segestes konnte darauf verweisen, als er zu den Römern überlief. Arminius hatte Rückhalt in den nordwestgermanischen Stämmen für seinen Plan der Erhebung. So konnte er in weit entfernten Stämmen interne Gegner der Erhebung in Fesseln legen lassen. Die historische Bedeutung von Arminius erschließt sich daher in der beharrlichen Anwendung einer durch die geografisch-naturräumlichen und klimatischen Bedingungen begünstigten, in römischen Diensten ausgebildeten Strategie. Mit ihr nutzte der Cheruskerfürst die römischen Schwachstellen nach dem ersten Erfolg gegen Varus noch weitere 7 Jahre konsequent aus. Die beharrliche Anwendung dieser Strategie bewog Tiberius schließlich zu einer Neujustierung der Ziele gegenüber Germanien, die zwischen 16 und 19 nach Christus in mehreren Schritten auch öffentlich bekundet und gegen inneren Widerstand durchgesetzt wurden. Die neue Politik schrieb den Rückzug auf den Rhein verbindlich fest. Eine Entscheidung, die sich als nachhaltig erwies, vor allem durch die neuen Akzente in der römischen Politik unter Claudius und infolge der bestätigenden administrativen Maßnahmen unter Domitian. Die Bewertung des Arminius ist demnach nicht allein auf der Basis seiner Rolle im Jahr 9 nach Christus vorzunehmen. Und sein Erfolg war durch die spezifische, vorteilhafte Situation in Germanien bestimmt, die er nicht immer beeinflussen konnte. Ihre konsequente Instrumentalisierung ist dagegen seine Leistung, denn er brauchte sie als Verbündeten gegen die effektivste Militärmaschinerie der Welt.